Wir sind nicht unter der Autobahn, aber wir sind mitten in Innsbruck im Dachsbau Club. Mein Name ist DJ Fact und das ist Marc Matisse von Going Deep, der zweite DJ aus Innsbruck, der jetzt nach DJ Foo von den Wax Records hier diesen Nachmittag bespielt. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, freut mich, dass ich dabei sein darf. Verrat uns mal gleich, was du heute alles eingepackt hast an diesem Nachmittag. Also ich fange mit einem eigenen Track an, den ich gerade erst fertig gemacht habe, der zwar ein bisschen clublastiger ist, aber ich glaube, obwohl es Nachmittag ist, passt es ein bisschen zum Motto dazu. Und danach wird es in Richtung Tech House, Deep House gehen. Wie habt ihr die letzten Monate verbracht in dieser Ausnahmezeit? Konntet ihr als Going Deep in irgendeiner Form Partys machen oder habt ihr euch mehr aufs Produzieren fokussiert? Also ich persönlich bin ja generell lieber im Studio als im Club, muss ich sagen. Prinzipiell ist Going Deep mittlerweile über die ganze Welt verstreut. Der Janosch macht in Thailand relativ viel Sachen, auch mit Streaming. Und ansonsten, glaube ich, wird er nächstes Jahr dann wieder durchgestartet mit Clubnächten auch in Wien und in Deutschland. Dann übergeben wir jetzt hier das Soundsystem aus dem Dachsbau in Innsbruck an dich, Marc Matisse von Going Deep. Und er startet mit einer, kann man sagen, Weltpremiere von einem Song, den du jetzt gerade fertig gemacht hast. Oh, Dankeschön. Viel Spaß. Easily, and you're the Lord. Question everything. Questions. Take what you can. You can keep on watching. You don't feel afraid. On the Decks. Mark Matisse, Going Deep Innsbruck. Das war Marc Matisse von Going Deep aus Innsbruck und wir sind ja auch in Innsbruck und zwar im Dachsbau, einem Club mitten in der Stadt. Danke für dieses schöne Set, Marc. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Wir haben eine Weltpremiere gehört, einen Song von dir, mit dem du gestartet hast. Ihr könnt die ganze Playlist auf fm4.orf.at nachlesen und das Ganze dann eine Woche lang on demand im 7-Tage-Player nachhören. Und wir übergeben jetzt wieder nach Wien gleich zu unserer Kollegin Dalia Ahmed. Liebe Grüße aus Innsbruck. Ja, danke DJ Fact, danke Marc Matisse. Ich finde das ja so herrlich, dass wir doch wieder Club-Feeling aufkommen lassen können. Lang ist's her mit den Clubbesuchen. Ich muss ja immer wieder an meinen letzten Weggeabend denken. Das war in Graz beim Elevate. Und ich bin am letzten Abend super früh heimgegangen, weil ich mir gedacht habe, ja, ich muss am nächsten Tag frisch sein. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich das bereue. Aber zu meinem und unserem kollektiven Trost werden wir um 15 Uhr Grazer Club Sounds schnuppern können. Da werden wir nämlich zu Christian Davidek rüberschalten, der ein ganzes Studio im Forum Stadtpark aufgebaut hat. Und ich klingel mal bei ihm durch. Hey Christian, wie wird's? Wie schaut's aus bei dir in Graz? Hallo Dalia, jetzt gerade schaue ich noch auf ein paar Enten, die im Teich sind, da im Stadtpark. Ich gehe mir noch schnell einen Bagel holen, weil dann ist keine Zeit mehr dafür. Dann sind wir bis um 9 am Abend on air. Alles, was ich bis jetzt gehört habe, war extrem super. Ich hoffe und glaube, dass wir dann noch ein paar Höhepunkte dazu beisteuern können. Es ist alles angerichtet. Wir haben super DJ-Sets aufgebaut in einem traumhaften Venue. Das könnt ihr dann eh auch alle anschauen im Stream auf unserer Website. Yeah, I'm pumped. Bis gleich. Nice, ja, bis gleich um 15 Uhr und nach den Nachrichten geht's bei uns hier in Wien im FM4 DJ-Studio mit Anna Ulrich und Joannisch von Puppenhaus weiter. Und jetzt ist es genau 14 Uhr.